großer gemischten Staat. Sein Name heißt BRD und ist unser aller Gott. Hat man uns das Leben hier wollen die nicht euer Superstar. Eure Pläne heißen Völkermord. Den Volk das hat ein Bestimmungsort. Verfault und ausgebrannt, beherrscht von diesen Gaunern, geführt von Susan. Hat man uns das Leben gefragt, wir wollen ihn nicht, euer Superstar. Dies ist kein Multikulti-Ort, Deutschland ist unser Geburtsort. Denn wir sind ihn, euer Superstar. Und auf den Kriegen fängt zu brach. Da nützt euch keine Repression. Es naht die neue Revolution. Ja, wir sind ihn, euer Superstar. Und auf den Krieg macht großer Rat. Da nützt euch keine Repression. Es naht die neue Revolution.